Unten in den kleinen Teich steht ein Pavillon auf grünem und aus weißem Porzellan. Wie Brücken eines Tigers fällt die Brücke sich auf Jade zu dem Pavillon hinüber. Hingekehrt der Boden, Freunde, schön